Letzteres ist in einem hochkompetitiven Umfeld, wie zum Beispiel dem Kapitalismus, allerdings kontraproduktiv. Umgekehrt kann die Leugnung des Zufalls zusätzliche Anstrengungen freisetzen und konsequenterweise fühlen wir uns dann auch dazu berechtigt, das behalten zu dürfen, was wir haben, weil wir denken, es sei ausschließlich unser Verdienst und sei es nur ein Keks. Die Meritokratie basiert also auf einer entscheidenden Prämisse der Heldenreise. Du musst dir dein Upgrade verdienen durch Training, Überwindung, Veränderung. Nur wer gewillt ist, sich zu transformieren, also sich zu optimieren, nur wer zur Selbstaufopferung bereit ist, nur wer fleißig arbeitet, verdient ein Happy End. Der Begriff an sich wurde erstmals 1958 von Michael Dunlop Young in seinem Buch »Es lebe die Ungleichheit« auf dem Wege zur Meritokratie satirisch verwendet und zeichnete das beklemmende Bild einer Gesellschaft im Jahr 2033, die sich devot dem Leistungsideal verschrieben hat und in der eine Tyrannei der High-Performer herrscht. Und obwohl Young den Ausdruck spöttisch benutzt, entwickelte sich der Begriff zur positiv konnotierten Verheißung einer vermeintlich gerechteren Gesellschaftsordnung. Denn im Umkehrschluss bedeutet er auch, wer kein Königreich hat, ist selbst schuld daran, dass manche gar nicht erst die Chance bekommen, Drachen besiegen zu dürfen oder aber für ihre Herausforderungen nur stumpfe Stöcke in die Hand bekommen, wird selten mitgedacht. Young konstatierte 2001 bitter: »Ich hatte prognostiziert, dass die Armen und Benachteiligten klein gemacht werden, und das ist tatsächlich der Fall. In einer Gesellschaft, die so viel Wert auf Verdienste legt, ist es in der Tat schwer, als verdienstlos eingestuft zu werden. Keine Unterschicht wurde jemals so moralisch entblößt wie diese.« Die meritokratische Auffassung verkennt, dass die Zugänge zu Bildung, Berufen und Beziehungen nicht allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Bereits die Schulbildung sorgt für soziale Ungleichheiten, die sich nicht ohne weiteres aus Begabung, Leistung oder Talent ableiten lässt. In nahezu allen westlichen Gesellschaften ist der sicherste Indikator für Erfolg in Bildung und Beruf immer noch der Status der Eltern. Erfolg scheint so gesehen weniger erworben als vererbt zu werden. Besser qualifizierte Menschen nehmen dennoch in der Regel an, dass sie ihre goldene Zukunft ihren Leistungen verdanken. Die bevorzugte Selbsterzählung moderner Gesellschaften läuft darauf hinaus, dass jemand eigenständig seinen Weg gegangen ist und dabei dem Schicksal und allen Widrigkeiten getrotzt hat. Diese neoliberal funktionalisierten Heldinnenreisen nutzen unsere mythologische DNA, weshalb sie uns in unserer narrativen Intuition als plausibel und gerecht erscheinen. Der narrative Trick hierbei ist, die vom gesellschaftlichen Tisch Ausgeschlossenen davon zu überzeugen, dass sie ganz allein für ihren Ausschluss verantwortlich sind. Mehr noch, dass sie denen, die etwas leisten, auf der Tasche liegen. Die Meritokratie macht die Abgehängten und Ausgeschlossenen somit zu Antagonisten in der Heldenreise der Performer. Letztere wiederum trainieren sich ihre natürliche Empathie gegenüber Schwächeren und Notleidenden ab.